Ban Ki-moon, 3 Monate vor Ende seiner Amtszeit, ließ er heute alle Rücksicht, alle Diplomatie im Sicherheitsrat hinter sich. The Syrian tragedy shames us all. The collective failure of the international community should haunt every member of this council. Der Syrien-Konflikt beschäme alle. Das Versagen der Weltgemeinschaft müsse jedes Mitglied hier im Saal bis in seine Träume verfolgen. John Kerry saß da, sein russischer Amtskollege Außenminister Lavrov, und sie hörten einen UN-Generalsekretär, der der Weltgemeinschaft, aber auch dem Sicherheitsrat komplett Versagen vorwarf. Tragically, the divisions inside Syria mirrored in this council. Die Differenzen Syriens und der Region, sie spiegelten sich hier im Sicherheitsrat auf tragische Weise wider. Und wie recht Ban Ki-moon behalten sollte, Minuten später wurde es klar. Russland erhielt als dritte Nation das Wort und Außenminister Lavrov begann zu erklären, zu analysieren, zu sagen, dass die Assad-Regierung es mit einer Opposition zu tun habe, die sich an keine Regeln halte, die Waffenstillstände ignoriere. Alle müssen sich an Verabredungen halten, parallel, synchron, gemeinsam, nur so funktioniert das. Die Bombardierung des UN-Konvois für Amerikaner, für die Menschen am Boden, für die Hilfsorganisationen klar, wer verantwortlich war, nur Russland will eine gründliche Untersuchung. John Kerry platzte da der Kragen. I listened to my colleague from Russia. And I sort of felt a little bit like we're sort of in a parallel universe here. Sind wir hier in einem Paralleluniversum unterwegs? Die Amerikaner hätten Assad-Truppen bombardiert, ja, versehentlich. Minuten später aber habe man genau das eingeräumt. Yes, the coalition did hit people on Saturday. And within moments of it happening, we acknowledged it. Warum räume Russland nicht ein, einen Fehler gemacht zu haben, einen Hilfskonvoi anzugreifen? Jeder habe ein Recht auf seine Meinung, aber niemand ein Recht auf seine eigenen Fakten. Everyone is entitled to their own opinion, but you are not entitled to your own facts. Facts are stubborn things. Fakten hätten die Eigenschaft, sehr stur zu sein. Zuvor hatte Ban Ki-moon die Fakten aufgezählt: Fassbomben gegen das eigene Volk in Syrien, Giftgas gegen das eigene Volk, und Ban Ki-moon verlangte vom Sicherheitsrat, er solle die Kriegsverbrechen sofort vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen. John Kerry legte später nach, schaute den syrischen UN-Botschafter an und fragte mit Blick auf die Verhandlungen in Genf zwischen Assad-Regime und Opposition: Wie soll sich eine Opposition an einen Tisch mit Leuten setzen, die Chloringas einsetzen? Wieder und wieder. Und wieder. With a regime that bombs hospitals and drops chlorine gas again and again and again and again and again and again. You're supposed to sit there and have happy talk in Geneva. Ban Ki-moon aber machte klar, jetzt oder nie, keine größere Pflicht, als diese Verhandlungen für einen Frieden zu befördern, gebe es für alle Sicherheitsratsmitglieder. Und John Kerry folgte mit einer sehr düsteren Prognose. So it's a moment of truth for the international community too, okay? Das hier ist der Moment der Wahrheit. Wenn wir hier einen Waffenstillstand nicht hinbekommen, dann bricht die Hölle los. Vertut euch nicht. Wenn wir das nächste Mal hier sitzen, haben wir mehr Flüchtlinge, mehr Tote, mehr Extremisten und noch mehr Leid auf der Welt. Nächster Halt, Freitag, hier in New York. 20 Außenminister treffen sich, um die Waffenruhe zu retten. Ausgang offen. Eine gute Nachricht immerhin gibt es dann doch noch an diesem Tag. Die UN wollen die nach dem Bombardement ausgesetzten Hilfslieferungen in Syrien jetzt wieder aufnehmen.